Wege der Selbstheilung, Teil 4. Mein Arzt erklärte mir stattdessen, dass meine Nerven sich aufgrund einer nun mittlerweile chronischen Borreliose entzündet hatten. Ich stand da erst einmal wieder Ochs vorm Berg, hatte absolut keine Ahnung, was eine Borreliose sein sollte und auch noch nie etwas davon gehört oder gelesen. Er erklärte mir, dass das von einer Zecke kam, die mich irgendwann einmal gebissen haben musste, und fragte mich, ob ich mich erinnern könnte, jemals einen roten Ring um den Einstich gesehen zu haben. Und da fiel es mir ein. Ja, das konnte ich, weil ich es damals zwar als eigenartig, aber nicht als bedrohlich empfand. Außerdem war das ja auch schon über 8 Jahre her gewesen. Nun, dass das älter ist, hätte er anhand der Werte im Blut auch schon gesehen. Und das bedeutet, dass da derzeit nichts mehr zu machen ist. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Heilmittel, aber im Moment bedauerlicherweise nicht. Wäre ich hingegen damals direkt zum Arzt gegangen, dann hätte man mit einer sofortigen Antibiotikakur noch alles in den Griff kriegen können. Doch so haben sich die Borrelien im Laufe der Jahre vermehrt und in meinem Körper verteilt. Wo, das kann er derzeit nicht sagen, aber ich solle doch bitte in Zukunft mehr auf meine Gesundheit achten. Denn wenn das Immunsystem geschwächt ist, bricht es schneller wieder aus, als wenn ich topfit bin. Dann fragte er mich noch, wieso ich damals eigentlich nicht beim Arzt war. Ich bin ein Mensch, der nicht gerne zum Arzt geht, da ich zum einen die langen Wartezeiten dort hasse und zum anderen immer in eine Art Verhör komme, sobald dieser meine Arme sieht. Die Tatsache, dass aufgrund des Heilungsprozesses ja zu sehen ist, dass ich mich seit so vielen Jahren überhaupt nicht mehr verletzt habe, wird da absolut außer Acht gelassen. Ich spüre förmlich den unausgesprochenen Gedanken, ob die jetzt wirklich was hat oder ob es wohl nur psychosomatisch ist. Dieses komplett andere Verhalten als noch vor ein paar Sekunden, als er noch keinen Blick auf meine Arme geworfen hatte. Und ich mag es nicht. Immer in der Beweispflicht zu sein, dass ich wirklich wegen körperlichen Beschwerden gekommen bin und nicht, weil ich Aufmerksamkeit brauche. Diese Fragen, bevor überhaupt weiter untersucht wird, ob ich vielleicht psychisch unter Stress stehe. Nun ja, in diesem Fall hatte ich wohl bewiesen, dass das nicht der Fall und ich anhand der Blutergebnisse tatsächlich körperlich erkrankt war. All das dachte ich mir allerdings nur und blieb ihm die Antwort schuldig. Doch da er, wie fast jeder Arzt, unter Zeitdruck stand, schien ihm das auch gar nicht aufzufallen, denn er redete sogleich weiter. Jetzt gebe er mir erstmal ein Antibiotika mit und die soll ich dann regelmäßig nehmen. Das tötet die Borrelien zwar nicht ab, aber bringt sie wieder in einen inaktiven Zustand. Ansonsten solle ich doch bitte regelmäßig meine Blutwerte kontrollieren lassen, denn daran kann man sehen, ob sie aktiv sind oder nicht. Na ganz toll, dachte ich mir nur, jetzt muss ich da auch noch regelmäßig hinrennen. Als hätte er meinen Gedankengang erraten, führte er weiter aus. Sie sollten das ernst nehmen, denn auch wenn sie sich gut fühlen, können die Borrelien schon aktiv sein. Und den Schaden, den sie anrichten, der ist irreversibel. Irre was? Fragte ich mit größter Mühe, ihm überhaupt noch zu folgen. Irreversibel, das bedeutet, nicht rückgängig zu machen. Das heißt, wenn sie die Nervenbahn oder ein anderes Organ schädigen, kann man das nicht wieder rückgängig machen. Man kann es nur stoppen, indem sie diese Antibiotika nehmen. Und deshalb ist es wichtig, dass sie regelmäßig kommen. Aber natürlich sollten sie auch dann kommen, wenn sie sich unwohl fühlen. »Inwiefern?«, fragte ich ihn. »Nun ja, wenn Sie zum Beispiel merken, dass irgendetwas taub wird. Na, Sie werden das dann schon mitkriegen.« »Oh, ganz toll«, dachte ich mir nur. Und mittlerweile stand ich wirklich unter psychischem Stress. Mein Kopf fühlte sich wie benebelt an. Ich wollte nur noch nach Hause. »Gut, Frau, wir sehen uns dann in 4 Wochen wieder«, schloss er seinen Vortrag und reichte mir die Hand. Ach so, und nicht so viel in die Sonne gehen, während Sie das Medikament nehmen, das verträgt die Haut nicht so gut, fügte er dann noch hinzu. Ich war schon froh, dass er damals nicht auch noch erwähnt hat, dass die Antibiotika irgendwann auch nicht mehr helfen werden. Da stand ich nun also mit einer nicht gerade sehr einfühlsamen, um die Ohren geknallten Diagnose und versuchte geistig zu verarbeiten, was mein Arzt mir da eben alles gesagt hatte. Aber es gelang mir einfach nicht. Ich durchlief dann die typische Verleugnungsphase aller: Nein, habe ich nicht. Der Arzt muss sich geirrt haben. Vielleicht hast du dir ja zum ersten Mal in deinem Leben wirklich was eingebildet. Vielleicht wurden ja auch die Blutproben vertauscht, soll ja vorkommen sowas. Und so ging ich zu einem anderen Arzt, der mir aber auch nur die Diagnose bestätigen konnte. Und dann, nach dem dritten Arzt, fing es mir langsam an zu dämmern. Es ließ sich nicht mehr verleugnen. Ich hatte es tatsächlich. Ich, die so viele Jahre das Leben als Last empfunden hatte, die mehrfach versucht hatte, ihm zu entkommen und es dabei zweimal auch fast geschafft hätte. Ich begriff mit einmal: Das Leben ist endlich. Es ist kurz. Es ist nicht selbstverständlich. Und ich fragte mich, was ich eigentlich bisher daraus gemacht hatte. Die Antwort war ernüchternd, niederschmetternd. Nichts. Bis auf Jammern und Weglaufen einfach nichts. Ich hatte einfach nur so vor mich hingelebt. Nein, vegetiert traf es da wohl besser. Die kostbare Zeit mit dem Computer verbracht, mir Horrorfilme und Bücher angeschaut, alles als selbstverständlich hingenommen. Meine Gesundheit nicht geschätzt, sondern im Gegenteil, fahrlässig damit umgegangen. Und als mir das alles klar wurde, zog ich abrupt die Konsequenzen. Ich schloss meinen Weblog, den ich so viele Jahre geführt hatte, löschte, so gut ich konnte, alles von mir aus dem Netz und schmiss endlich auch alle Bücher weg, die vor Brutalität nur so strotzten. Bei meinem Facebook-Account, den einzigen, den ich noch behielt, änderte ich meinen Namen. Emily Starr sollte es nie mehr geben. Und auch mein Wunsch, eine berühmte Sängerin zu sein, verschwand. All das war nun nicht mehr wichtig. Ich zog mich völlig zurück, verbrachte sehr viel Zeit in der Natur, fern von all der Technik, die bisher mein Leben beherrscht hatte, den Illusionen, dem Helfersyndrom, dem Weglaufen. Ich kaufte mir stattdessen andere Bücher, Bücher, in denen es um das Leben ging, und versuchte nun ganz bewusst, mein Bewusstsein mit positiven Dingen zu füttern, immer in der Hoffnung: Geht es meinem Geist besser, geht es auch meinem Körper besser. Zum ersten Mal in meinem Leben wollte ich endlich leben. Ich hatte zwar noch keine Ahnung, wie ich das genau anstellen sollte, aber als ich meinem Vater davon erzählte, hatte er eine Idee und bot mir, trotz unserer bis dahin zerrütteten Beziehung zueinander, seine Hilfe an. Ich wusste, wenn ich diese nun wahrnahm, dann würde ich noch mehr ändern müssen als jemals zuvor in meinem gesamten Dasein. Einen ganz neuen Weg einschlagen. War ich wirklich dazu bereit? Ich spürte leise Zweifel in mir, aber der Hunger nach Leben war endlich in mir erwacht und er wurde immer größer. Und so nahm ich sein Angebot an, die riesengroße Chance, die er mir anbot.